Kundgabe 5545. Empfangen durch Bertha Dudde am 30.11.1952. Gänzliche Hingabe an Gott sichert väterliche Fürsorge. Betrachtet euch als meine Schützlinge, und euch wird eine innere Ruhe überkommen. Es ist dann jegliche Verantwortung von euch genommen, so wie ihr euch mir vertrauensvoll übergebet und mich allein walten lasset. Und ich werde wahrlich alles recht lenken. In irdischer wie in geistiger Not sollet ihr mich anrufen, dann aber auch vollgläubig abwarten, was ich bestimme. Denn ihr wisset nicht, was gut ist für euch. Ich aber weiß es und handle an euch wie ein liebender Vater, der nur das Beste will für seine Kinder. Und so lasset euch leiten von mir und seid unbesorgt, denn ich führe euch wahrlich recht. Es ist etwas Gewaltiges, um die bedingungslose Hingabe eines Erdenkindes an seinen himmlischen Vater, denn dieses erreichet alles, weil es an ihn glaubt. Wo noch Zweifeln oder bange Zukunftssorgen ein Menschenherz bedrücken, dort ist dieser Glaube noch nicht vorhanden. Es hat sich der Mensch noch nicht gänzlich mir übergeben. Und darum trägt er auch noch schwerer an seiner Last, als nötig ist. Ich weiß um alle eure Nöte. Mir entgeht kein Gedanke. Ich kenne die innersten Regungen. Und also weiß ich auch, was dem Menschen fehlt. Und das will ich ihm geben. Aber auch den noch fehlenden Glauben will ich ihm verschaffen. Und daher werde ich ihm seine Sorge nicht nehmen, bis er den Glauben gewonnen hat und mir jegliche Sorge anvertraut. Dann aber werden sie abfallen von ihm. Dann hat er keine Zweifel und Bedenken mehr. Dann ist er völlig beruhigt und meiner Hilfe sicher. Solange ihr Menschen also banget vor der Zukunft, solange euch beunruhigende Gedanken bewegen, seid ihr noch nicht so mit mir verbunden, dass ihr euch als meine Schützlinge fühlt. Denn dieses Bewusstsein nimmt euch jegliche Angst und Sorge. Ihr dürftet ruhig gleichgültig sein den irdischen Anforderungen gegenüber, denn ihr könnet sie nicht bezwingen oder erfüllen ohne meine Hilfe. Darum vertraut auf mich, und es wird sich alles regeln für euch zum Besten. Und könnet ihr selbst nicht das Beste daraus ersehen, so vertrauet mir dennoch, denn ich sehe wahrlich, was sich für euch gut oder schlecht auswirkt. Ich walte mit Liebe und Weisheit, und ich will wahrlich nur euer Bestes. Doch erst die völlige Hingabe an mich, das restlose Unterstellen eures Willens unter den meinen, sichert euch auch meine väterliche Fürsorge, und ihr selbst könnet jede Sorge fallen lassen. Es kann nichts geschehen ohne meinen Willen oder meine Zulassung. Das solltet ihr euch stets vorhalten, was auch über euch kommt. Und so, wie es kommt, ist es gut. Denn ich wache über einem, jeden Menschen, umso mehr aber über denen, die mir dienen wollen und als meine Knechte auch den Schutz des Hausvaters genießen. Wer sich aber wie ein Kind in meine Arme flüchtet, der wird auch wie ein Kind aufgenommen, und er genießet väterlichen Schutz und seine ganze Liebe. Leicht könntet ihr alle durch das Erdenleben gehen, so ihr diese meine Worte beherzigtet und alle eure Sorgen werfet auf mich, der ich euch liebe und euch auch helfen will zu innerem Frieden und lebendigem Glauben, der stets bei euch ist, wenn ihr ihn rufet. Amen.